WDR 5. Neugier genügt. Ach, hallo. Guten Morgen. Das ist natürlich sehr nett, dass Sie uns eingeschaltet haben. Wahrscheinlich sind Sie nicht aus Köln, oder? Entschuldigung, das war sicher voreilig. Aber Sie müssen sich vorstellen, das WDR-Funkhaus befindet sich in der unmittelbaren Nachbarschaft des Kölner Doms. Und wenn wir die Welt von hier oben, also von unserem zweiten Stock aus, beurteilen sollten, dann würden wir glauben, dass nicht nur ganz Köln da unten ist, sondern der Rest von Nordrhein-Westfalen auch noch. Aber jetzt sind Sie ja da. Das ist schön. Ja, Humor ist immer eine sehr regionale Angelegenheit. Also es gibt ja sogar Humor, der nur ganz regional in Stadtteilen verstanden wird von irgendwelchen Orten, weil er sich bezieht auf die Sachen, die da stattfinden. Und auch die Mundarten waren ja früher schon in jeder Region unterschiedlich. Darüber hinaus ist ja bekannt der Karneval in Köln, also diese Art von Humor, die die Kölner da im Karneval produzieren und präsentieren, versteht der Ostwestfale zum Beispiel nicht. Hans Jakobshagen ist der stellvertretende Leiter der Programmgruppe Unterhaltung im WDR Hörfunk. In dieser Funktion ist er ganz schön herumgekommen in Nordrhein-Westfalen. Die Unterhaltung ist bei vielen Kabarettveranstaltungen Land auf Land ab dabei und zeichnet sie fürs Radio auf. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, woher die Kollegen vorher wissen können, ob so ein Unterhaltungsabend irgendwo in der Region überhaupt für das gesamte NRW-Publikum lustig ist. Die überraschende Antwort lautet, Sie wissen es gar nicht, weil Sie den Anspruch auch nicht haben. Ich habe das erlebt. Ich habe mir den Geierabend angeguckt, eine Karnevalsveranstaltung, die in Dortmund sehr, sehr erfolgreich ist und auch eigentlich schön inszeniert ist. Und ich habe gesagt, ja, ich habe das verstanden, dass das irgendwie abgeht, aber es ist nicht so an mich gegangen. Und habe dann einen Kollegen, der in dieser Region beheimatet ist, gebeten, noch diese Produktion zu übernehmen, weil ich das besser fand, wenn das jemand macht, der auch mit dem Herzen dann dabei sein kann und nicht nur mit so einer Draufsicht, ja, das machen wir auch noch und das muss auch sein und so weiter. Dann gucken wir uns den Kohlenpott, immerhin so etwa die Mitte unseres Bundeslandes, doch noch ein bisschen näher an. Der erste Kabarettist, der mit einer Ruhrgebietsfigur auch überregional bekannt geworden ist, war Jürgen von Manger. In seinem unbedarften, nicht ganz grammatikfesten Helden erkennen bis heute viele den prototypischen Eingeborenen wieder. Selbstironie gehört im Ruhrgebiet zum guten Ton. 1994 ist Jürgen von Manger gestorben, aber sein Geist scheint immer noch über dem Landstrich zu schweben und hat auch die Künstler inspiriert, die nach ihm kamen. Das prominenteste Beispiel dürfte Uwe Lykow alias Herbert Knebel sein. In dessen Programmen finden sich die von Mangerschen Zutaten unüberhörbar wieder. Zum Beispiel, wenn Herbert Knebel berichtet, wie er und sein Verein von einem Kunststudenten durch das Museum Folkwang geführt werden. Was ich auch noch sehr interessant fand, das waren die Bilder von diesen Spanier, diesen Pablo Picasso, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir uns ja noch ein Bild ausgesucht, ne, für unser Clubheim. Und haben den Student gesagt, der sollte da ein bisschen einschlagen, der für unterwegs. Und man sagt, das ging nicht, weil diese ganzen Bilder wären alle unverkäuflich. Ich sag, Mensch, komm, quatsch doch nicht. Wir wollen doch nicht alle, wir wollen nur das eine. Also, was soll das kosten? Und man hat ja uns den ungefähren Preis genannt. Ne? Ich sag, was? Immer doch, da haben wir uns aber erstmal alle lang um Arsch gesetzt. Ne? Ich sag zu dem, ich sag, Student. Der Willi, der malt auch, aber meinst du, der wird so eine lange Mark machen wie diese alle hier, ne? Ja, überall wird Quatsch gemacht, sich lauter schief und krumm gelacht. Und das hat einen Grund, denn Lachen ist gesund. 31 Landkreise gibt es in Nordrhein-Westfalen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in jedem Einzelnen gewisse Spezialvorstellungen in Sachen Humor gebildet haben, ist groß. Eigentlich muss man aber gar nicht so kleinteilig auf die Suche gehen. So ist zum Beispiel der Raum Münsterland und Ostwestfalen ein riesiges Territorium, aber trotzdem ticken viele, die dort leben, in Sachen Spaß ganz ähnlich. Es gibt ja diese Klischees über die Bewohner der Nordzone von NRW. Normalerweise wird gesagt, der Westfale sei, nun ja, verstockt. Oder formulieren wir es neutraler, ziemlich verhalten. Hans Jakobshagen von der Programmgruppe Unterhaltung im WDR-Hörfunk hat sich ein eigenes Bild gemacht. Da ist sehr viel Wahres dran. Und zwar aber anders, als man denkt. Also es ist jetzt nicht so, dass der Paderborner nicht sich freut. Aber ich will mal sagen, er lacht mehr nach innen. Wir haben ja Kabarettproduktionen auch durchaus da. Die Leute kommen hinterher und erzählen uns, wie großartig sie das gefunden haben und wie toll und was der Künstler. Aber man hat immer so das Gefühl während der Vorstellung, geht das? Und am Schluss tosender Applaus, ein begeistertes Publikum. Man fragt sich, wieso haben die vorher nicht reagiert? Man sollte aber von der Idee Abstand nehmen, die Menschen in Paderborn, Steinfurt oder auch Soest selber zu fragen, warum sie nicht früher oder lauter auf Späße aller Art reagieren. Dem Westfalen wird vielleicht ein bisschen zu häufig vorgehalten, dass er ja weniger lustig als beispielsweise der Rheinländer sei. In der betroffenen Region werden diese Vergleiche jedenfalls nicht besonders geschätzt. Denn auch hier ist man natürlich selbstbewusst in der eigenen, bedächtigen Art. Sehr beliebt ist ein Duo namens die Bullemänner. Seit 1994 treten Augustin Uppmann und Heinz Weißenberg gemeinsam auf. Das westfälische Timing haben sie mit den Jahren perfektioniert. Das ist die wahre Geschichte von einem Erdbeerbauern aus dem Kreis Warendorf. Jedes Jahr kam Iwona aus Polen als Erntehelferin bei ihm auf den Hof. Er hat sich sofort in sie verguckt. Aber in den langen, dunklen Monaten zwischen den Erdbeerernten war er so allein. Er schrieb Tagebuch. 15.07.2001. Liebes Tagebuch. Es ist passiert. Es hat eingeschlagen. Mein Appetit ist weg. Der Doktor sagt, das muss wohl Liebe sein. Wat nu? Erst mal was essen. »15.07.2002. Ich wollte Iwona meine Aufmerksamkeit schenken, ohne dass sie gleich was merkt. Ein Blumenstrauß, aber einen kleinen. Ich glaube, es hat geklappt. Sie hat sich jedenfalls nichts anmerken lassen. Jetzt ist sie weg. Appetit gekriegt. So, und wie verhält es sich eigentlich mit den südöstlichen Ausläufern? Das Sauerland und das Siegerland bilden gemeinsam die Brücke zwischen den sich für unvereinbar haltenden Regionen Rheinland und Westfalen. Deshalb kommt in dieser Übergangszone eigentlich jeder zurecht. So erfährt es zumindest Pater Reinhard, der als gebürtiger Rheinländer seit Jahrzehnten in der Abtei Königsmünster im sauerländischen Meschede lebt. Von den örtlichen Vereinen wird er häufig als Festredner gebeten. Bei den Schützen habe ich so eine Rede drauf, eine Uniformjacke erzählt. Ne? Also so eine Sauerländer-Schützenjacke. So eine Schützenjacke, da wird schon mal Bier drüber gekippt, ne? Wenn man dann nachts Hunger hat, Pommes Mayo, ne, dann ist die Mayo auf der Schützenjacke. So eine Schützenjacke ist von der Fronleichnamsprozession durchgeschwitzt oder durchgeregnet vom Volkstrauertag und so weiter und so weiter, ne. Ja, und wenn ich das mal so benenne, ne, dann kommt die Schützenjacke mit dem Schützenbruder natürlich morgens um 3:30 nach Hause, ne, vom Schützenfest. Aber die wachsame Ehefrau macht dann das Nachtlämpchen an und sagt, du sollst dich mal begucken. Und so kommt das Sprichwort, bekannt wie ein bunter Hund. Ne? Die Sauerländer haben Pater Reinhard als einen der ihren angenommen. Das ist keineswegs selbstverständlich. Immerhin bringt der Mann ganz unmissverständlich den Zungenschlag des Rheinlands mit zu seinen Auftritten. Normalerweise wäre das ein Ausschlusskriterium in Sachen regionaler Humor. Nur die lokale Mundart ist erlaubt, beziehungsweise sogar Voraussetzung. Aber der Kirchenmann beherrscht einen Kunstgriff, der in jeder Gegend gern gesehen ist. Er betrachtet die Menschen und ihre spezifischen Schrullen mit Zuneigung. Die Botschaft lautet, ihr seid natürlich ein bisschen eigenartig, aber genau das ist das Schönste an euch. beim Publikum kommt an, dass es dasselbe ist, ob es auf den Arm genommen wird oder in den Arm genommen. Eine liebevolle Kritik. Und das ist auch für mich ein Merkmal, ob man einen Kritiker ernst nehmen kann, wie er es macht. Wenn ein Kritiker, egal aus welcher Ecke, jemand anders kritisiert und ihn von vornherein runterputzt und kein gutes Haar an ihm lässt, dann hat der Kritiker selber ein Problem, weil er ja von sich ablenkt. Ne? Mir ist es dann lieber wohlwollend, Kritik okay, aber es muss auch verstanden werden vom anderen. Lachen ist wie Zauberei, ein locker Spruch genügt. Ne kleine, schöne Blödelei, schon sind wir quietschvergnügt. Das hilft bei Ärger, Streit und Wut, bevor wir's uns verscherzen. Lachen tut der Seele gut, besonders das von Herzen. In den ländlicheren Gegenden findet die Spaßmacherei häufig eher im Kleinen statt, auf Schützenfesten eben, auf Hochzeiten und Familienfeiern. Umso stolzer ist man auf die wenigen großen Kabarettbühnen. So strahlt das Kulturhaus Lütz in Siegen als Leuchtturm über das Siegerland. 200 Shows im Jahr werden hier geboten. Als Kulturdezernent beim Kreis Siegen-Wittgenstein ist Wolfgang Suttner für das Programm im Lütz zuständig. Er mutet seinem Publikum gern die etwas komplexeren Sachen zu. Wir nennen das verwobenes Kabarett. Das heißt, ein Programm, was durchaus 2 Stunden geht, was sich immer wieder auf sich selbst bezieht im Laufe eines Abends, wie so eine Inszenierung. Das ist viel witziger, wie das, was innerhalb von 2 Minuten so à la Spott im Fernsehen zünden muss. Und wir haben festgestellt, dass unser Publikum gerade dann kommt, wenn es anspruchsvolleres, aber witziges Kabarett gibt. Im Siegerland geht es dabei häufig sehr politisch zu. Musiknummern würden hingegen nicht so geschätzt, sagt Wolfgang Suttner. Da hätten es die Künstler schon mal ein bisschen schwer mit den Zuschauern. Denn ja doch, der Siegener sei, ganz dem Stereotyp entsprechend, tatsächlich etwas knorzig und reserviert, jedenfalls in der Tendenz. Außerdem räumt der Kulturdezernent ein, dass natürlich auch in seiner anspruchsvollen Stadt funktioniere, was überall geht, der Bezug auf das alltägliche Vertraute. Bei diesen regionalen Spaßmachern sind das ganz bestimmte Typen, ganz bestimmte Sprechhaltungen und ganz bestimmtes Ambiente, was sie darstellen. Also hier gibt es zum Beispiel einen riesengroßen neuen Supermarkt, der so einen tollen Service hat, wie kein anderer in Nordrhein-Westfalen und so ausgezeichnet wird. Und dann bringen die zum Beispiel eine Nummer und sagen, ich war jetzt im neuen Supermarkt und habe gefragt, jetzt wird siegerländisch, wo ist der Herr, das Backaroma-Regal rum? Wo ist hier denn das Backaroma-Regal herum? Und dann schildert sie, wie der Service-Manager sie am Arm schleift und durch den ganzen Laden zieht. Und das ist das, was den Leuten gefällt. Dass also ihre unmittelbare Lebenswirklichkeit mit Lokalkolorit umgesetzt wird und dadurch viel komischer wird. Ziehen wir noch ein Stück weiter. Wie ist denn die Lage am Südrand von Nordrhein-Westfalen? Die Eifel, also der Kreis Euskirchen, ist ja schon etwas sehr Eigenes. Der Landstrich ist dünn besiedelt und dick bewaldet. Das Klima ist rau, der Umgangston entsprechend. Viele Humorfeuerwerker hat die Gegend nicht hervorgebracht. Einer, der sich trotzdem bescheidenen Ruhm erarbeiten konnte, ist Hubert vom Fenn, mit bürgerlichem Namen Hubert Franke. Dass er, im Gegensatz zu vielen anderen Kabarettisten, auch gern Aufnahmen ohne Publikum macht, spricht für sich. Man kann sich ein Gelächter ja einfach dazu denken, während Hubert vom Fenn über die Frauentypen in der Eifel resoniert. Der nächste Frauentyp ist Luder. Das sind auch aus dem einen Dorf Frauen, die diese fiesen blauen Hosen tragen, die in Restdeutschland Jeans, bei uns aber Texas Boots heißen. Ich sag immer, aus Amerika ist noch nie was Vernünftiges gekommen. Damit will der Eifler aber nicht sagen, dass er russenfreundlich ist. Der kann überhaupt nichts leiden, was aus dem Ausland kommt, außer Reisfladen aus Eupen und das Geld von den Holländern in Monschau. Als Frau anerkannt wird nur ein Jungmädchen von rund 3 Zentner Körpergewicht, deren Füße beim Sitzen mindestens 1,20 Meter auseinanderstehen müssen. Dieses Mädchen nennt der Eifler Staatsmädchen. Ich han vor 30 Jahren so Staatsmädchen gehirrt. Jesson ist im Bett zusammengebrochen. Hat ja keiner gesagt, dass regionaler Humor immer charmant sein muss. Hauptsache, er passt in die Landschaft. Und da scheint das Eifler Bergvolk eben ein etwas karstigeres Naturell zu kultivieren. In dem Zusammenhang könnte es interessant sein, einen Blick ins Bergische Land zu werfen. Eventuell wiederholt sich der Eindruck dort angesichts der landschaftlichen Parallelen. Wie ist er also in Humorfragen? der bergische Mensch. Ja, er hat ein verhaltenes Temperament, aber er kann auch schmutzige Witze erzählen. Der Bergische ist in meinen Augen jemand, der erstmal warm werden muss. Und die Anlaufphase ist vielleicht manchmal ein bisschen länger, als man denkt. Und dann dauert es eben halt eine Zeit. Dirk Kerb ist Solinger. Als Chef der einzigen verbliebenen Solinger Mundartgruppe De Kallbacken hatte er viel Gelegenheit, sich in die Seele seiner Landsleute einzufühlen. Die Lieder, die er und die anderen Männer singen, handeln daraufhin von geplagten Ehemännern, von Leckerschnäpschen und, immer der größte Lacherfolg, vom Zustand der Solinger Straßen. Herr Bürgermeister Keimer, den Stadt ist Paul im Eimer. Die Schroten, die sind schleit, da ist uns ja nicht reit. Und sind uns ein paar Merker da, sind die für Nicaragua. Herr Bürgermeister Keimer, die Stadt ist Paul im Eimer. Während Solingen also laut Expertenmeinung im Eimer ist, ist das Rheinland weiterhin im Ausnahmezustand. Wie war das noch? Rosenmontag, Karneval. Genau. Fast hatte man es verdrängt, oder? Aber die Dinge sind, wie sie sind. Dann sprechen wir zum Schluss eben auch noch über das Rheinland. Was den Humor betrifft, gehört da gewissermaßen sogar der Raum Aachen dazu. Wer so feste Karneval feiert und wer alljährlich einen Orden wieder den tierischen Ernst verleiht, der ist im Herzen Rheinländer. Aber vergessen wir den Fastelovend ruhig mal für eine Minute, denn er ist keineswegs die einzige Blüte, die der rheinische Humor zu treiben imstande ist. Hierzulande wird eine Art von augenzwinkerndem Laissez-faire gepflegt, die es in Deutschland sonst nicht gibt. Den Auswärtigen treibt das zur Verzweiflung. Dem Rheinländer selbst und allen seinen Freunden macht es das Leben federleicht. Konrad Beikircher, eigentlich Südtiroler und sicher einer der größten Bewunderer der rheinischen Wesensart, hat das in vielen Anekdoten festgehalten. Hier eine Geschichte aus Beikirchers Zeit als Gefängnispsychologe in Siegburg. Ein Kollege namens Rudi war nach einer Hochzeit im Familienkreis tagelang unentschuldigt dem Dienst ferngeblieben. Daraufhin hatte der Personalrat über die Konsequenzen zu entscheiden. Was dann geschehen sein soll, kann nur derjenige glauben, der das Rheinland von innen kennt. Nun sitzen wir da, der Rudi geht drin und der Raimund fragt, Mensch Rudi, was hast du dir denn da bei gedacht? Was war denn da los? Der Rudi guckt uns an und sieht, aha, alles Kollegen irgendwie, und sagt dann mit einem kleinen, schulterzuckenden Stoßseufzer, was soll ich sagen? Et war schön. Wir gucken uns alle an. Der Raimund, aber Personalratsvorsitzende, guckt uns an, guckt uns allen so in die Augen, zuckt dann die Schulter und sagt, ja, wenn es schön war. Und aus und fertig. Ja, natürlich. Ja, ja. Und, ja, glauben Sie, in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld wäre das so gelaufen? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.